du bist, wie treu du bist. Und über jedes wunderbar, wow, wow. Und über jedes wunderbar, wow, wow. Wunderbar, wow, wow. Wunderbar, wow, wow. Wunderbar, wunderbar, wunderbar, wow, wow. Der Moment hier ist so genial, haha. Und dies beschreibt trotzdem nicht, woher ich weiß, wie schön das ist, wie groß das ist, wie froh ich bin. Und über jedes wunderbar, wow, wow. Und über jedes wunderbar, wow, wow. Wunderbar, wow, wow. Wunderbar, wow, wow. Wunderbar, wunderbar, wunderbar, wow, wow. Sekunden werden zu Stunden, Stunden zu Tagen, Tage zu Wochen. So emotional ist dieser Moment, in dem jeder von uns erkennt, dass wir eins sind, nicht zwei sind, nur eins sind, nur eins sind. Nicht zwei sind, nur eins sind, nur eins sind.